Ich stelle mich erstmal kurz vor, ich bin Wolfgang Meyers, ich habe hier in Berlin an der FU bei Klaus Holzkamp studiert, promoviert, mich habilitiert, also gehöre eigentlich zu dem Arbeitszusammenhang der kritischen Psychologie von Beginn an und bin hier an der FU auch immer noch außerplanmäßig Professor, aber davon kann man ja seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten, also hat es mich dann irgendwann, habe ich halt rumgetingelt, war Lehrbeauftragter in verschiedenen Hochschulen und Gastprof in Innsbruck und so weiter. Und irgendwann hat es mich dann an eine kleine, aber feine Hochschule in Stendal, das werden vermutlich viele gar nicht wissen, wo das ist. Das ist so auf der Strecke Berlin-Hannover, sozusagen auf halbem Wege. Das ist die Hochschule Magdeburg-Stendal und dort gibt es, ist eine Fachhochschule. Heute sagt man ja University of Applied Sciences, es ist eine Fachhochschule und dort gibt es den einzigen Psychologiestudiengang auf Fachhochschulebene, der für sozusagen das gesamte Feld klinischer Psychologie qualifiziert und auch anerkannt ist als solcher, also auch in den, von der Zunft und so weiter. Und ich bin da Dekan und habe eben, damit habe ich schon angedeutet, was mein Problem ist. Es ist ganz spannend, sowas mit aufzubauen und zu entwickeln. So als Oldie und auch jüngeren Kollegen, die hier aus dem Zusammenhang der kritischen Psychologie kommen, ein bisschen rüberzuziehen. Also wir haben Katrin Reimer, die ist jetzt dort Professorin, die kennen vielleicht einige von euch im Namen. Möglicherweise klappt es bei Michael Zander und so weiter. Also das heißt, wenn ich aufhöre, was nicht mehr so lange hin ist, wie man sieht, dann gibt es ein paar gute, sehr gute Leute, die das dann hoffentlich auch so die Ideen kritischer Psychologie dort weitertragen. Dekan heißt, das wollte ich sagen, dass ich leider selten zu solchen Beschäftigungen komme, wie das, was ich euch jetzt vorstellen möchte, nämlich mal über bestimmte theoretische Grundfragen nachzudenken. Das bringt dieser Job ein bisschen mit sich. Wenn ich euch zumuten darf, dass es ein Riesenpapier ist und ich auch ehrlich gesagt nicht in der Lage bin, das jetzt so frei zu erzählen, dass man sagen kann, ich lege das Papier beiseite, weil dafür ist wieder der Stoff zu komplex. Also ich weiß mir da, er hat gesagt, ja, mach doch, komm einfach so, wird schon gehen und so. Also jetzt bin ich auch hier und es gibt kein Zurück, also wir müssen es aber probieren. Das ist ein sehr dichter Text, ich habe noch versucht, ein bisschen was zu lockern, aber so. Das heißt, ich möchte euch bitten, ich werde versuchen, es in aller Ruhe und nicht so gehetzt vorzutragen. Und es ist dann besser, wir sagen so, jetzt ist Schluss, weil man nichts mehr aufnehmen kann und das ist ja nicht zu Ende gebracht, als dass ich jetzt da so versuche, das ad hoc irgendwie jetzt zu gekürzt vorzustellen. Das wird mir nicht gut gelingen. Also erlaubt mir eine systematische Vorstellung der Thematik. Und wenn ihr sagt, jetzt ist einfach, laufen wir über, es geht nicht, dann müssen wir dann einen Punkt setzen und diskutieren. Das wird auch gehen. Und ich bitte euch auch, stellt einfach zwischendurch Fragen. So, das ist, also jetzt nicht so auf so einen ewig langen Monolog, also der wird schon sein, aber hinauslaufen muss. Also wenn irgendwas unklar ist, immer gleich sofort reinhauen und sagen, lass uns das klären. So, dann fange ich mal an. Ich darf sitzen, oder? Letztes Mal habe ich gestanden. Ja, das war ganz gut eigentlich für den Rücken, aber egal. Kommt das so drauf, wenn ich so verknödelt rede? Irgendwie bin ich ein bisschen. Ich war gestern im Fußballstadion, da habe ich sehr geschrien, weil das ein sehr umkämpfter oder mühselig erkämpfter 2-0-Sieg war. Also, es geht um den Mythos der Naturwissenschaftlichkeit der herrschenden Psychologie. Ein zentraler Topos, also ein zentrales Element in der Psychologiekritik und in der Begründung alternativer Wissenschaftsprogramme ist der Naturalismus der herrschenden Psychologie. Was heißt Naturalismus? Ein solcher Vorwurf hebt im Allgemeinen, wenn man es ganz allgemein formuliert, auf die Verdinglichung, die Hypostasierung der äußeren und inneren Natur des Menschen als unkultivierter erster Natur ab. Das heißt, auf Instinkt, Triebhaftigkeit und so weiter auf der einen Seite und auf unbearbeitete, materielle, natürliche Umwelt auf der anderen Seite. Das heißt, Naturalismus als Vorwurf gegenüber der herrschenden Psychologie meint, diese herrschende Psychologie unterstelle einen quasi bewusstlosen, naturwüchsigen Lebensprozess der Menschen. Das heißt, sie mache sich der Verdrängung oder mindestens einer reduktionistischen Verfehlung der gesellschaftlichen Spezifik menschlicher Subjektivität schuldig. Das wäre so ganz grob erstmal, was Naturalismus heißt. Ist das soweit verständlich? Und dieser Naturalismusvorwurf wird nun in zwei, also wenn ich es richtig sehe, so in zwei, vor allem zwei Kritikversionen begründet. Überwiegend findet man den Vorwurf als, also dahingehend, dass gesagt wird, die traditionelle Psychologie, die hat so eine verdinglichende Erkenntnisperspektive und das hat damit zu tun, dass sie unreflektiert das galileische Prinzip übernimmt. So hat es Dörner formuliert oder Norbert Bischoff, das galileische Prinzip und eine physikalistische Diskursform, also eine Theoriesprachenform sozusagen, die angelehnt ist an die Dingsprache der Physik. Das scheint ganz gut hinzukommen, weil wenn man sich das offizielle Selbstverständnis der traditionellen Psychologie anschaut, dann findet man ja nicht selten, zum Beispiel durch die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, ist das sehr einfach, noch im Zuge der Bachelor-Master-Reform wieder gesagt wird, Psychologie ist eine Naturwissenschaft. Das heißt, man findet, und zwar genauer gesagt, eine exakte, den Königsweg experimentell-statistischer Bedingungsanalysen beschreitende Wissenschaft, angelehnt an die Physik. Das ist die eine Variante, also unreflektierte Übernahme des galileischen Prinzips, was das heißt, erkläre ich nachher noch. Und seltener, die zweite Variante ist die, dass die nomologische Psychologie als eine darwinistisch orientierte biologische Psychologie identifiziert wird. Beispielsweise hat Gerd Jüttemann, der war Prof hier an der TU Berlin, damals, also in den 80er Jahren für das Forschungsprojekt Zivilisationsgeschichte und historische Psychologie, die Einschätzung abgegeben, dass insofern der Mensch in erster Linie als Kulturwesen und als lebensgeschichtlich geprägtes Individuum zu erfassen sei, in der Psychologie die Relevanz historischer Erklärungen prinzipiell höher zu veranschlagen sei als die Relevanz biologischer Erklärungen. Tatsächlich beherrsche aber das naturwissenschaftliche Modell der nomologischen Psychologie, die ihre Grundannahme von einer naturgesetzlichen Gesteuertheit des Verhaltens bereits in ihrem Namen zu erkennen gibt, das Feld. Der Homo psychologicus der gegenwärtigen akademischen Psychologie ist gleichsam zwangsläufig agesellschaftlich und ahistorisch. Er ist damit zu einem Homo biologicus geraten. Also Physikalismus könnte man sagen und Biologismus, ja. Und manchmal findet man beide Argumente verknüpft. Gibt es auch viele Quellen, ich nenne jetzt nur mal Aschenbach, der hat festgestellt, dass mit den in der Psychologie zu Erklärungszwecken üblicherweise vollzogenen Modellübertragungen analogiebedingt eine Naturalisierung bzw. Technisierung des Menschen auf phänomenaler und oder struktureller oder funktionaler Ebene erfolge. Der Mensch wird behandelt wie ein bloßes Naturwesen, wie ein Naturgegenstand, wie eine Schöpfung der Technik. Also das ist eben das Entweder-Oder. Er wird zu einem Teil der Naturgeschichte gemacht. Also jetzt will ich weitere solche Zitate hier nicht bringen. In diese Richtung findet man ganz viel. Ich denke, dass man in diesen Kritiken prinzipielle Defizite der herrschenden, der Mainstream-Psychologie durchaus zutreffend beschrieben findet. Ich erinnere daran, dass auch Klaus Holzkamp 1969 in der Schrift Verborgene anthropologische Voraussetzungen der allgemeinen Psychologie ja auch herausgearbeitet hat, wie in der herkömmlichen Experimentalpsychologie aufgrund ihrer organismischen Anthropologie Geschichte stillgestellt wird. In den Grundbegriffen und theoretischen Zusammenhangsannahmen würden die unter konkret historischen, von Menschen hergestellten und von Menschen veränderbaren gesellschaftlichen Daseinsumständen lebenden Individuen an eine naturhaft unabänderliche Umwelt sich anpassende Organismen verkürzt. Und dieser naturalistische Reduktionismus würde dann noch methodisch gegen sich widersetzende empirische Daten sozusagen immunisiert. Also so etwa Klaus Holzkamps Kritik damals. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Kritiken, die Feststellung sozusagen scheinen zunächst mal, also eines Naturalismus würde ich voll unterschreiben. Problematisch scheint mir, dass wenn Kritiken, das macht Holzkamp nicht, aber die vielen anderen, wenn aus den Kritiken sozusagen die Quintessenz gezogen wird, das alles habe zu tun damit, dass sich die Psychologie methodologisch an den Naturwissenschaften orientiert, sei es an der Physik oder an der Biologie. Also das ist eigentlich mein Punkt, dass ich das bestreiten will und sage, das ist eine Mythologie oder ein Mythos. Und das will ich jetzt ein bisschen ausführen. Also es wird zum einen als kritisch betrachtet die nomologische Orientierung der Psychologie, also die Orientierung der Psychologie, dass sie als Wissenschaft darauf aus sei, Allgemeinheit des Wissens zu erlangen in gesetzesförmigen Aussagen über menschliches Verhalten und Erleben. Das wird ja vielfach schon problematisiert, weil es der Einzigartigkeit des Menschen nicht gerecht werde und so weiter. Und das wird dann eben zum Beispiel mit Biologismus in Verbindung gebracht. Und ich denke, das kann man nicht. Biologismus ist eine ideologisch begründete und auch ideologisch sehr wirksame pseudowissenschaftliche Reduktion von gesellschaftlichem auf ein organismisches Anpassungsniveau. Und das hat mit sozusagen der Orientierung, mit der nomologischen Orientierung erstmal gar nichts zu tun. Das wäre genauso gut denkbar, eine individualwissenschaftliche, psychologische Theoriebildung, die individuelles Verhalten zurückführt oder ableitet, inhaltlich aus gesellschaftstheoretischen Gesetzen oder aus ökonomischen Gesetzen. Also man könnte auch sagen, es wäre eine soziologistische oder ökonomistische Psychologie vorstellbar, die aber eben auch mit Gesetzen operiert. Auch hier würden, also in diesem Falle würden ja die individuellen Subjekte zu bloßen Anhängseln gesellschaftlicher oder ökonomischer Prozesse degradiert, die dann eben nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten beschrieben werden. Und genau so etwas finden wir natürlich in der Humanpsychologie auch durchaus, solche Positionen. Also man kann, lange Rede, kurzer Sinn, man kann nomologische Orientierung mit Biologismus nicht in eins setzen. Und auch in anderer Hinsicht ist die Identifikation nomologischer Erkenntnisansprüche mit den Naturwissenschaften irreführend, also wissenschaftslogisch ist es irreführend, weil weder naturwissenschaftliche Aussagen ausschließlich und durchgängig aus allgemeinen Begriffen aufgebaute universelle Sätze sind, auch in den Naturwissenschaften finden sich Sätze über Einzelereignisse, noch sind umgekehrt die Wissenschaften, die sich mit als solchen unwiederholbaren geschichtlichen Prozessen darauf beschränkt, mithilfe von Eigennamen Urteile über singuläre Ereignisse zu formulieren. Sondern da gibt es ja wohl auch gesetzesförmig verallgemeinerte Aussagen über Strukturzusammenhänge von Gesellschaft und dergleichen oder von Geschichte. Das heißt, diese erkenntnistheoretisch ausschließliche oder disjunktive Zuordnung ergibt nur unter der ontologischen Voraussetzung einen Sinn, dass man meint, Gesetzmäßigkeiten in der Gesellschaftsgeschichte gäbe es nicht. Und Gesetzmäßigkeiten seien begrenzt auf Natur. Genauer gesagt auf eine statische, natürliche Ordnung, die mit ihren blinden, gleichförmig wiederkehrenden Kausalitäten der eigentlichen kulturellen, menschlichen Existenz entgegengesetzt erscheint als ein gewissermaßen widerständiges Element in der geschichtlichen Existenz des Menschen. Also was ich hier feststelle, ist gewissermaßen den Verdacht habe in vieler dieser Kritiken, ist eine nicht reflektierte idealistische Ontologie sozusagen einer geschichtslosen Natur auf der einen Seite und einer naturentbundenen Geschichte auf der anderen Seite. Und darüber hinaus eben eine Gesetzesauffassung, die in zweifacher Hinsicht problematisch ist. Weil sie, also zum einen bleibt sie befangen in dieser Auseinanderreißung von Allgemeinem und Individuellen. Das ist eine Gegenüberstellung, die findet sich sowohl im positivistischen Subsumptionsmodell, also zum Beispiel in der deduktiv-nomologischen Erklärung von Hempel-Oppenheim, wo der konkrete Einzelfall gleichgültig ist, der wird subsumiert sozusagen, oder auch im statistischen Verallgemeinerungsmodell, das kennt ihr vielleicht noch alle besser aus der Psychologie, also da ist der konkrete Einzelfall nicht als solcher sozusagen, ist da nicht repräsentiert. Und es findet sich aber auch zum Beispiel im Neokantianismus oder Historismus, wo der Einzelfall sozusagen als unvergleichlich, einzigartig überhöht wird. Also es ist eine, wenn man so will, stillschweigende Übereinstimmung beider an sich alternativen Positionen. Und in dieser Gesetzesauffassung findet sich eine mechanistische oder mechanistische Verkürzung des Determinismus in der Art, dass jegliche Freiheitsgrade des Verhaltens und alle Gegebenheitszufälle, kontingente Umstände und so weiter aus gesetzmäßigen, das heißt dann im allgemeinen und notwendigen Zusammenhängen verbannt sind und Gesetzmäßigkeiten eben reduziert werden auf lineare Kausalität und Vorhersagbarkeit. Und wenn man das tut, dann bleiben elementare Formen einer Subjekt-Objekt-Dialektik, die zum Beispiel in den asymmetrischen Wechselwirkungen belebter Materie in Erscheinung treten, von vornherein unbegriffen. Es gibt also Kausalität, also hier in dieser Vorstellung werden Kausalität und Finalität, also Kausalität und teleonome Zielgerichtetheit und so weiter, einander dichotomisch gegenübergestellt. Ich will jetzt nicht so in die Tiefe gehen, halte erstmal nur fest als einen ersten Verdacht sozusagen, dass prominente kritische Diagnosen des naturalistischen Objektivismus der nomologischen Psychologie, also nomologische Psychologie ist unsere Mainstream-Psychologie, dass diese Kritiken oft den Eindruck erwecken, dass sie, diese Kritiken und die daraus abgeleiteten programmatischen Gegenentwürfe letzten Endes ausgehen von Zerrbildern naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Ich nenne da nochmal Jüttermann, wenn er zum Beispiel die unangemessene Biologisierung des Menschen mit der Etablierung der Psychologie als einer reinen Tatsachenwissenschaft in Verbindung bringt und das dann näher erläutert, indem er sagt, das heiße Naturempirie, ein Typus der instrumentellen Erfahrung und infolgedessen Entsubjektivierung, Dekontextualisierung und Quantifizierung, Wenn er das in Verbindung bringt mit Biologisierung, dann muss ich mich fragen, was hat er für einen Begriff von Biologie oder von der Erkenntnispraxis der Biologie? Also konkret gesagt, geht Biologie dekontextualisierend, entsubjektivierend vor? Das müsste man natürlich jetzt überprüfen an den tatsächlichen Erkenntnispraxen und auch Naturkonzeptionen der Naturwissenschaften. Und das habe ich, da muss ich lange zurückgreifen, also im Kontext meiner Habilitation, also meines Vortrags, habe ich das mal gemacht. Und könnte ausführlich nachlesen im Forum 1992 und habe das tatsächlich mal in einem systematischen Teil versucht zu zeigen, wie die synthetische Methode, also habe ich versucht, die synthetische, analytisch-synthetische Methode des physikalischen Wissenschaftsmodells herauszuarbeiten und dann zu zeigen, wie diese analytisch-reduktive Erkenntnisweise auch innerhalb der Biologie durchaus aufgegriffen wird, in vielen Disziplinen geradezu prägend ist, aber aufgehoben ist in einer übergreifenden, durch die Dimension der Zweckmäßigkeit der Teleonomie näher gekennzeichneten Methodologie. Und in einem historischen Teil habe ich dann gezeigt, dass die Erkenntnispraxis von Biologie und Physik entgegen den gängigen Überzeugungen eben gerade nicht das Leitbild für die Psychologie abgegeben hat. Und da ich nun glaube, dass diese Analyse nach wie vor zutreffend ist und da sie kein Schwein gelesen hat, also und ich sie aber für richtig halte, glaube ich, sie ist immer noch aktuell und deswegen will ich euch das jetzt erzählen. So, mein Gott, jetzt kommt erst der zweite Punkt. Also sagt bitte, wenn es zu viel wird, ja. Jetzt wird es mich ein bisschen dicht, ich muss es aber einmal durch, also euch einmal zumuten, das würde man besser lesen können, wie gesagt, Folien habe ich jetzt nicht. Ich habe versucht zu zeigen, dass unbeschadet aller umwälzenden Neuerungen in der Physik der gültige Kern des physikalischen Wissenschaftsparadigmas, sozusagen die Protophysik auch der heutigen zeitgenössischen Physik, die analytisch-synthetische Methode der klassischen Physik seit Galileo und Newton ist. Man muss sich klar machen, also mit der Entwicklung der materiell produktiven Praxis der bürgerlichen Gesellschaft einhergehend erfolgte ein Übergang von einer Wissenschaftspraxis, die Natur sozusagen nach der Anschauung ordnete, hin zu einer Wissenschaftspraxis, die die Natur begriff als ein Substrat experimenteller Eingriffe des Menschen. Also als eine Grundlage experimenteller Eingriffe, mit denen die dem alltäglichen Erfahrungswissen entzogenen Merkmale objektiv möglicher natürlicher Bewegungen realisiert werden vom Erkenntnissubjekt. Das neue heuristische Prinzip, Erkenntnisprinzip, lautete Homogenisierung, das heißt Materie als eine erzeugende Kraft aufzufassen, die in vielfältigen Formen sich zeigt und die in der Untersuchung beliebiger Ausschnitte die innere Ordnung, natürliche Ordnung des Universums zu erkennen gäbe. Etwas genauer jetzt, also diese klassisch-physikalische Vorgehensweise setzt an Systemen an, deren Prozesse beschrieben werden können durch Regeln. Und diese Regeln lassen sich durch mathematische Formeln ausdrücken. Diese mathematischen Formeln beschreiben quantitative Beziehungen zwischen qualitativ definierten Größen. Und die in einem individuellen System gefundenen Gesetzlichkeiten werden dann durch materielle Reduktion, so nennt es Bischoff, hypothetisch zurückgeführt als Spezialfall auf allgemeinere Gesetze einer übergeordneten Systemklasse, versuchsweise, einer übergeordneten Systemklasse, deren Größen in der Regel von einfacherer, weniger strukturabhängiger Struktur und weniger strukturabhängiger Qualität sind. Und die Struktur- und Funktionsbesonderheiten jetzt des konkreten Untersuchungsgegenstandes gehen als Störungen des reinen Geschehens in die Formulierung dessen Gesetzes nicht ein, sondern sie sind, wenn man konkrete Verhaltenszusammenhänge materieller Gegenstände erkennen will, jeweils als Anfangsbedingungen hinzuzufügen. Da ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass diese analytische Methode natürlich hochgradig abstrakt ist. Das heißt, sie erzeugt oder sie konstruiert, mithilfe einer solchen Methode werden Verstandesgegenstände erzeugt, nicht empirisch reale Gegenstände. Das muss man im Auge behalten. Natürliche Sachverhalte werden nach außen hin, also sozusagen auf die Umgebung hin sozusagen, als selbstständige Einheiten isoliert, um dann unter Absehung von als unwesentlich erklärten Determinanten den internen Austauschprozess von relevanten Systemelementen exakt zu messen als Wirkfähigkeiten der jeweiligen materiellen Struktur und dann eben das dynamische Gesetz dieser Bewegung in mathematischen Größengleichungen zu formulieren. In den physiktypischen Kategorien wie Gleichgewicht, Erhaltung, Symmetrie, Identität werden also quantitative Umverteilungsvorgänge abgebildet, die zeitlich ungerichtet sind Und das bedeutet auch, dass dialektische Widersprüche als Merkmale qualitativer Entwicklungsprozesse, die ja uns insbesondere interessieren, also als Prozesse, wo sich das Untersuchungsobjekt selbst als ein aktives Moment eines übergreifenden Wirkzusammenhangs bewegt, und zwar, wenn es ein Entwicklungsvorgang ist, irreversibel bewegt. Das ist nicht sozusagen, es gab eine Richtung. Die sind analytisch nicht abzubilden. Wenn nun Biologen diese Methode ebenfalls benutzen, Konrad Lorenz nennt diese Methode die generalisierende Reduktion, wenn sie sie auch benutzen und damit anerkennen, dass also in den spezielleren Strukturen und Bewegungsformen der Materie, mit denen die Biologie zu tun hat, auch die elementaren Invarianten der Physik und Chemie sich auswirken in Gestalt nämlich komplexer Spezialgesetze, wenn sie also das unterstellen, dann ist diese Reduktion aber nur ein Moment einer weitergefassten Methodik, die auf zweierlei zielt, nämlich einmal die Form und die Funktion vorgefundener lebender Teilsysteme und Systeme als solche zu verstehen, sowie ihre Entstehung und Entwicklung zu erklären. Das heißt, in der Biologie, auch sie greift auf die analytische Methode oder die Methode der Analyse Resynthese zurück. Sie zerlegt die Dinge in ihre Einzelteile und versucht sie dann sozusagen wieder sich in ihrem Systemfunktionszusammenhang wieder zusammenzusetzen. Das ist aber nur ein Moment, und das andere Moment ist die historische Rekonstruktion komplexer Organismen. Und das sind durchaus unabhängig voneinander zu verfolgende Analysestrategien. Und der Auffassung komplexer Organismen nach Art einer Kombinatorik biochemischer, genetischer, physiologischer etc. Bausteine sind in der Biologie dadurch Grenzen gesetzt, dass die arterhaltende Zweckmäßigkeit organischer Strukturen oder Funktionen sich nur vom Wirkungsgefüge der ihnen zugrunde liegenden Geschehenskette her verstehen lässt. Das heißt, wir haben es in der Biologie zu tun mit einer spezifisch biologischen Denkweise und Dimension, die wird dort genannt Teleonomie, arterhaltende Zweckmäßigkeit. Das ist nicht sozusagen gemeint im Sinne von, die Entwicklung richtet sich finalistisch auf etwas Gutes, Zweckmäßiges hin, sondern sie hat, soweit sie sich entwickelt, eben offenbar den Effekt, sonst würden sich bestimmte Dinge nicht durchsetzen. Und diese genuin biologische Dimension der Teleonomie und darüber die Vermittlung der an die Basiswissenschaften Physik und Chemie geknüpften mikroanalytischen reduktiven Erkenntnisweisen mit den Erkenntnisweisen der klassisch systematischen Disziplinen, der beschreibenden Disziplinen der Biologie, werden innerhalb der Biologie zur Geltung gebracht durch die synthetische Evolutionstheorie. Das heißt, die synthetische Evolutionstheorie ist nicht einfach nur eine Einzeldisziplin neben den vielen anderen, obwohl man sagen muss, heute ist Biochemie und was weiß ich, hat einen viel höheren Stellenwert in gewisser Hinsicht. Da fließen viel mehr Forschungsgelder rein als in die klassischen beschreibenden Disziplinen. Aber es ist die synthetische Evolutionsbiologie oder Theorie, die sozusagen der Biologie als historische und integrative Einzeldisziplin dafür sorgt, dass die Biologie selber auf dieser Basis historische Wissenschaft ist. Und nur als eine solche einheitliche Wissenschaft. Ich kann es anders formulieren und sagen, die Richtung der methodischen Untersuchung von der vergleichenden Beobachtung und Beschreibung der durch die Gesetze der Ökologie bestimmten Systemganzheit zur dann exakt physikalischen, experimentell quantifizierten Detailanalyse von speziellen Teilfunktionen und Strukturen, diese Richtung ist in der Biologie vorgegeben. Und also Konrad Lorenz sagt, sie ist in der Biologie obligat. Ich muss erst begriffen haben, sozusagen, den Zusammenhang von ganzheitlichen Organismen in ihrem ökologischen Kontext. Es wäre so gesehen an der Evolution, ich bin gleich durch mit diesem heiklen, schwierigen Punkt, also an der Evolutionsbiologie wäre, ungeachtet aller offenen Fragen, könnte man studieren, wie wesentliche Züge an der Dialektik von irreversiblen Prozessen der Erhaltung durch Selbstveränderung, Züge wie Systemwiderstreit, also der Widerstreit von Organismen mit einer jeweils gegebenen Beschaffenheit und ihrer jeweiligen Außenwelt, die sich ändert und aufgrund solcher Änderungen kommen dann, das setzt einen Widerstreit, der dann Entwicklungswidersprüche in Gang setzt und dergleichen mehr. Also das wäre ein Moment. Darin dann aber auch die, wenn ihr so wollt, subjekthafte Aktivität oder Momente wie qualitative Sprünge, die Zweckmäßigkeit, die Funktionalität von Veränderung, all solche Aspekte, die, denke ich, Teil der Dialektik irreversibler Entwicklungsprozesse sind, die werden eben in der Biologie, qua Evolutionsbiologie, erfasst und auch gesetzestheoretisch verallgemeinert. Also, erinnert euch nochmal an Jüttermann, von wegen Dekontextualisierung, Entsubjektivierung und nur bloße Quantität. Ja? Die Merkmale, die er der Biologie zuschreibt. Natürlich sind die Momente, die ich gerade genannt habe, nicht identisch mit Intentionalität, potenzieller Rationalität, subjektiver Sinnhaftigkeit, Produktivität, Kreativität menschlichen Handelns. Das ist nicht dasselbe, klar. Aber wenn ich diese spezifisch menschlichen Attribute nicht mystifizieren will, sondern erklären will in ihrer Spezifik, überhaupt begreifen will in ihrer Spezifik, dann denke ich, muss ich sie vor dem Hintergrund der Kausalanalyse solcher teleonomen Qualitäten schon in der belebten Natur, also vormenschlichen Natur, zu erfassen versuchen. Und das kann nicht heißen mittels abstrakten Tier-Mensch-Vergleich, sondern ich muss es über eine historische, sprich naturhistorische Rekonstruktion entwicklungsgeschichtlich damit vermitteln. Also zeigen, wie dieses Neuartige, spezifisch Menschliche, aus etwas hervorgeht oder Voraussetzung in etwas hat, was diese neue Qualität noch nicht hat. Weil dazu muss ich dann auch denken, ökonomische Lebensweise und dergleichen mehr. Aber es bedarf bestimmter naturgeschichtlicher Voraussetzungen, damit es überhaupt möglich wird. Und so. So, jetzt dritter Punkt, Frage, gab diese so von mir skizzierte Erkenntnispraxis von Biologie oder auch Physik tatsächlich das Leitbild für die Psychologie ab? Ich gehe zunächst auf die Biologie ein. Wenn die Psychologie sich wirklich von Grund auf an die Biologie angelehnt hätte und insbesondere das Entwicklungsdenken der Evolutionsbiologie aufgegriffen hätte, dann hätte eine Konzeption der Naturgeschichte des Psychischen als integraler Bestandteil und als eine Theoriebasis der Psychologie resultieren müssen. Ein solcher Denkansatz ist aber bis heute weiterhin Programm geblieben. Also die kritische Psychologie verfolgt das, vielleicht noch das eine oder andere, aber im Mainstream ist dieser Denkansatz, ich werde das gleich nochmal zeigen, wird so nicht gedacht. Übrigens, dieser Denkansatz, also eine Konzeption der Naturgeschichte des Psychischen, würde, wenn er wirklich konsequent betrieben wird, im Hinblick, also auf qualitative Entwicklungsübergänge konsequent betrieben wird, weist er zwangsläufig über den Rahmen der Psychophylogenese, also der stammesgeschichtlichen Entwicklung hinaus und verlangt damit dann auch an der Stelle eine methodologische oder erkenntnistheoretische Fundierung der Psychologie jenseits der Biologie. Also er führt gerade nicht den Biologismus. Aber das können wir diskutieren. Ich will ein paar psychologiehistorische Hinweise geben. Also man liest ja immer wieder Bücher, Entwicklungspsychologie, Lehrbücher und dergleichen mehr, in denen eben auch sowas gesagt wird, die Psychologie habe sich an der darwinistischen Theorie, Evolutionstheorie entwickelt und so weiter. Das halte ich für schlichten Unsinn. Also jedenfalls, wenn man sich den Mainstream anguckt, ist das, glaube ich, nicht zutreffend. Wir hatten vor der Wende zum 19. Jahrhundert tatsächlich darwinistische, komparative Tierpsychologie. Ich meine jetzt nicht die spekulative Tierpsychologie, die es davor schon gab, sondern es entstand so etwas wie eine komparative, vergleichende Tierpsychologie, auf der Basis des darwinischen, evolutionstheoretischen Gedankens. Und die führte aber aus der Psychologie heraus und landete sozusagen in der Biologie, wo sie als vergleichende Verhaltensforschung, Ethologie, weitergeführt wurde. Und erster Punkt. Zweitens, wenn man sich anschaut, die klassische Entwicklungspsychologie, also bezogen auf menschliche Entwicklung, dann hat sich damals, in der Etablierung der Psychologie, 1860, 70 rum und so weiter, noch eine Orientierung, war da noch anzutreffen auf die Ausarbeitung einer Natur- und Zivilisationsgeschichte des Psychischen. Es gibt eine Vielzahl von Entwürfen, Programmentwürfen. Wilhelm Wundt, nehme ich mal als Beispiel, der war interessiert an einer Kinder- und Völkerpsychologie verbindenden, auf eine allgemeine Stammesgeschichte der Organismen gestützten psychologischen Entwicklungslehre des Menschen. Wir reden jetzt nicht darüber, ob das Programm wirklich tauglich war, aber ich sage nur erstmal, er hatte im Horizont, also sozusagen vor Augen, eine Entwicklungskonzeption, in der es sozusagen eine Theorie der Ontogenie, also qua Kinderpsychologie, das war damals noch auf Entwicklung, weitgehend auf Kindesentwicklung beschränkt, dann die Völkerpsychologie, wir können es heute übersetzen mit Kulturpsychologie, kulturvergleichende Psychologie, und das Ganze eben aber auch verknüpft mit einer Stammesgeschichte der Organismen, oder einer Entwicklungstheorie der Organismen. Es fanden sich vergleichbare Leitlinien in den USA bei Baldwin. In Deutschland hat es Heinz Werner mit seiner vergleichenden Entwicklungspsychologie weitergetrieben und so weiter. All diese Konzeptionen, wie gesagt, die haben eine Fülle grundsätzlicher Mängel, auf die ich hier nicht eingehen muss, blieben aber eher randständig. Und durchgesetzt hat sich eine auf das Individuum zentrierte Einengung der Entwicklungspsychologie als spezieller Subdisziplin neben allgemeiner Psychologie und so weiter, deren Aufgabe primär in der Darstellung natürlicher, alterskorrelierter Abfolgen psychischer Fähigkeiten, Leistungen und so weiter gesehen wurde. Noch radikaler wurde der Geschichtlichkeitsblick im amerikanischen Funktionalismus zurückgenommen, der eben nicht Charles Darwins Paradigma folgte, sondern sich orientierte an Herbert Spencer und seinem positivistischen Evolutionismus, in dem, anders als bei Darwin, Entwicklung nur gefasst wird als quantitative Veränderung des physischen und psychischen Lebens, also als ein Mehr oder als Zuwachs von Funktionen und so weiter, nicht als qualitativer Wandel. Also es wurde die evolutionäre Kontinuität gegenüber den artspezifischen qualitativen Differenzen verabsolutiert und dann in einer Art sozialdarwinistischen Anpassungslehre die Idee biologischer Nützlichkeit auf menschliche Verhältnisse übertragen. Das heißt, was wir bei Spencer finden, ist eine Art abstrakt biologische Perspektive, die spezifischen Organismus-Umwelt-Beziehungen sozusagen nivelliert, also alle ins Eins schlägt, und das Psychische reduziert auf ein Begleitphänomen, ein Epiphänomen angepassten Verhaltens, das man sinnvollerweise in Begriffen der Bedingungen, die dieses Verhalten hervorbringen, studieren solle. Das war das Programm von William James. Und damit war die Konsequenz schon angelegt, die dann schließlich über noch ein paar Vermittlungsschritte gezogen wurde im Behaviorismus, beispielsweise durch Watson mit seinem Credo von 1913, also Psychology as the Behaviorist Views It, also das war eine Gründungsurkunde gewissermaßen des Behaviorismus. Und wo die Konsequenz dann gezogen wurde, mentale Phänomene taugen nicht als psychologische Kategorien. Entweder in einem metaphysischen Sinne, they don't exist, oder aber in einem methodischen Sinne, wir können sie nicht objektiv erforschen. Es führt nur in Spekulation. Das heißt, hier im Behaviorismus wird ein Organismuskonzept, das humane wie subhumane Lebewesen einbegreift. Denkt an Skinners Rede, Red Pigeon, Human Being, What is What, I don't care. Also das heißt, wir können sozusagen, wenn ich was über Menschen wissen will, kann ich genauso gut mich an der Taube, kann ich die Taube studieren. Das unterstellt, der war eigentlich blöd, das Skinner, das unterstellt ja offenkundig, dass gemeint wird in Bezug auf wesentliche Verhaltensgesetzmäßigkeiten und auch Gesetzmäßigkeiten des Lernens, die ihn interessierten, gibt es Invarianten von Taube bis zu Menschen. Ein abstraktes Organismuskonzept, in dem sozusagen die Entwicklungsträger, die Individuen, menschlich wie subhuman, sozusagen reduziert werden oder degradiert werden zu Schnittpunkten unmittelbarer Einflüsse des äußeren Milieus. Gegebenenfalls noch der inneren Natur. Wenn man letztere überhaupt in Betracht zog, dann denkt also bestimmte behavioristische Theorien, dann wurde die Verfassung, diese innere Natur, allenfalls mittels irgendwelcher isolierter Versatzstücke aus der Physiologie gefüllt, so gut wie nie bestimmt im Hinblick auf das funktionale Widerspiegelungsverhältnis der inneren Natur zur äußeren Natur. Also es gibt kein behavioristisches, also kein verhaltenspsychologisches Konzept, in dem die Artspezifik sozusagen der Beschaffenheit des jeweiligen Organismus dargelegt wird. Kann es auch nicht geben. Skinner hält beispielsweise Verstärkerhypothesen, also inhaltlicher Art, also Rückgriffe auf etwa Annahmen über Bedürfnissysteme von jeweiligen Spezies für überflüssig, um seine lerntheoretischen Aussagen zu treffen. Kurzum, was ich sagen will, ist, dass der von der Kritik angemerkte Homo-Biologikus der Psychologie, wenn man es genauer anschaut und sich zum Beispiel die Verhaltenspsychologie, den Behaviorismus anschaut, dann ist dieser Homo-Biologikus nicht nur eine nicht gesellschaftsfähige Existenz, sondern der ist schon in biologischer Hinsicht eine Letalkonstruktion. Der würde nicht einen Tag überleben, wenn er das müsste. Und insofern ist noch heute aktuell, was Konrad Lorenz schon 1954 gegenüber dem Behaviorismus anmahnte, oder gegenüber der Psychologie überhaupt, nämlich die Synthese von Stammesgeschichte und Psychologie. Und dieses Programm von Lorenz wird nicht dadurch entwertet, dass, wie es bei Lorenz dann in der Tat passiert und generell in der Humanethologie, dass es dort reduktionistisch ausgeführt ist und in der Form dann extrapoliert wird. Nämlich bei Lorenz ist es so, dass Evolutionstheorie zugleich auch die Theorie der Entwicklung gesellschaftlicher Organisationen liefere, weil innerhalb der Phylogenese dem Entwicklungssprung im Tier-Mensch-Übergangsfeld nämlich praktisch in der Ethologie keine Bedeutung zugemessen wird. Sie kommt praktisch nicht vor. Und zweitens hat die Humanethologie überhaupt keinen Begriff der Eigengesetzlichkeit ökonomischer, gesellschaftlicher Entwicklung und Lebensgewinnung des Menschen. Und deswegen erscheint eben die historische Entwicklung des Menschen als direkte Fortsetzung seiner naturgeschichtlichen Herkunft. Das ist das Problem der humanen Ethologie. Aber das festzustellen heißt nicht, dass der Gedanke, wir brauchen eine Naturgeschichte, als solcher falsch ist, sondern er muss nur sozusagen konsequent umgesetzt werden. Also ich würde jetzt behaupten, an der Stelle will ich aber hier nicht ausführen, dass die humanen Ethologen genau an der Stelle, wo es um den Übergang geht von subhumanen Lebewesen zum Menschen, ihren eigenen methodischen Kriterien, Homologiekriterien und so weiter untreu werden und plötzlich jetzt sozusagen abstrakt universalisieren. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also erste Feststellung lautet, der tatsächlich anzutreffende Naturalismus der Mainstream-Psychologie lässt sich weder wissenschaftsgeschichtlich noch erkenntnissystematisch in Verbindung bringen mit den Standards der Biologie. Bleibt das zweite Feld noch, Naturalismus der Psychologie durch Imitation der Physik. Wäre jetzt zu klären. Könnt ihr noch? Also was hat es mit der These auf sich, wonach der Grund für die Ungeschichtlichkeit der Psychologie in einer gegenstandsunangemessenen physikotropen Ausrichtung psychologischen Denkens liege oder physikalistischen Denkweise liege? Auf den ersten Blick scheint das treffender oder scheint diese Hypothese plausibler, weil, wie gesagt, die Psychologie sich selber oft als sozusagen die Physik sozusagen reklamiert als ihr Modell. Aber bei näherem Hinsehen verkennt auch dies den historischen Entwicklungsweg der Psychologie hin zum kontrollwissenschaftlichen, experimentell-statistischen Schema der zeitgenössischen Variablenpsychologie, der tatsächlich wegführt vom Modell analytisch-experimenteller Naturwissenschaft. Richtig ist, dass generell der Mechanik als der entwickelsten Naturwissenschaft seit dem 17. Jahrhundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts für andere wissenschaftliche, also naturwissenschaftliche Disziplinen und soweit also auch für die Psychologie grundlegende Bedeutung zukam. Insofern, als es unter dem Aspekt der Mechanik gelang, Bewegung messbar und berechenbar zu machen. Und tatsächlich kann man, wenn man genauer hinschaut, wenn man an die Psychophysik denkt und so weiter, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, kann man an die historische Modellfunktion der klassischen Physik, die kann man nicht bestreiten in der Etablierungsphase der Psychologie. Aber man muss sich hüten, jetzt das zu pauschalisieren. Also es wäre ungerechtfertigt, so unterschiedliche Wissenschaftsauffassungen, wie sie beispielsweise Wundt als Vertreter der Bewusstseinspsychologie und Watson oder irgendein anderer Behaviorist eingenommen hat, als gleichgültige Ausdrücke ein und desselben scientistischen Ideals analytisch-experimenteller Naturwissenschaft aufzufassen. Scientismus heißt, es ist sozusagen ein kritischer Begriff, der bedeuten soll, man orientiere sich, denkt an das englische Wort Science, an dem Modell der harten, quantifizierenden Wissenschaften aller Physik. Als Soziologe, als Psychologe und so weiter. Das meint jetzt grob gesprochen Scientismus. Ich will dem historischen Beispiel Wundt-Watson nehme ich jetzt mal. Man könnte auch andere Beispiele nehmen. Also Wundt, ich muss kurz sagen, Wundt hat ein Programm gehabt von Psychologie, in dem er die Psychologie verstand als allgemeinste Geisteswissenschaft, die die Naturwissenschaften wegen des psychophysischen Parallelismus ergänze und die zugleich die speziellen Geisteswissenschaften, Geschichte und so weiter fundiere. In vieler Hinsicht fragwürdiges Programm, aber das will ich jetzt nicht kommentieren. Und dabei sollte die experimentelle Individualpsychologie einer vorrangig völkerpsychologischen Erkenntnisperspektive gewissermaßen Basiswissen bereitstellen. Für Wundt spielte die Völkerpsychologie eine ganz zentrale Rolle in seinem Werk. Der hat ja unendlich viel geschrieben und die Völkerpsychologie macht, also die Bände, also die er geschrieben hat, die er zur Völkerpsychologie, also das könnte er übersetzen als Kulturpsychologie, geschrieben hat, die sind ein Mehrfaches dessen, was zur Individualpsychologie entstanden ist. Diese Erkenntnisperspektive der Völkerpsychologie wurde lange Zeit marginalisiert, also wurde unterschlagen. Titchener war ein Schüler von Wundt und Boring war ein Schüler von Titchener. Und Edward Boring, ein Chronist der Psychologie, amerikanischer Psychologe, der sozusagen eine prominente Rolle hat innerhalb der Geschichtsschreibung der Psychologie. Und der hat das heute als Boring-Klischee bezeichnete Klischee im Grunde in die Welt gesetzt, nämlich dass Wundt gewissermaßen nichts anderes sei als der Vater der Experimentalpsychologie. Also gut, Mütter gab es sowieso nicht, aber es war eben auch nur der Vater der Experimentalpsychologie. Die Völkerpsychologie kam da gar nicht vor. Das war eine Verirrung von Wundt. Das ist also heute, also die heutige Standardwerke zur Psychologiegeschichte haben das korrigiert und es wird die Völkerpsychologie durchaus als ein wesentlicher Wesentlicher Punkt bei Wundt anerkannt, aber ich glaube, dass die Pointe, die Begründung bei Wundt nicht immer für diese Völkerpsychologie nicht immer voll erfasst wird. Die Pointe liegt nämlich nicht so sehr daran, dass er sagt, wir brauchen eine Völkerpsychologie, sondern die liegt daran, dass Wundt in seiner Vorstellung von Experimentalpsychologie gegenüber dem, was heute uns geläufig ist als experimentell-statistische Methodologie der Variablenpsychologie, ganz andere Vorstellungen hatte. Das heißt, die Differenz betrifft methodologische Grundauffassung der experimentellen Psychologie. Und da verläuft die Scheidelinie nicht erst zwischen der Bewusstseinspsychologie und den Behavioristen, sondern schon innerhalb der klassischen Bewusstseinspsychologie. Ihr kennt vermutlich, wenn ihr Psychologiegeschichte ein bisschen kennt, würdet ihr auch sagen, Bewusstseinspsychologie, ach ja, das ist die, die mittels Introspektion zu ihren Erkenntnissen kommt. Ja? Introspektionismus, das sind so gängige Begriffe in dem Zusammenhang. Ist ja auch nicht ganz falsch. Aber es gab hitzige Debatten innerhalb der Bewusstseinspsychologie über die Methode der Introspektion, also einer kontrollierten, experimentell kontrollierten Selbstbeobachtung. Und Wundt hat sich dabei sehr streng orientiert an den Prämissen des naturwissenschaftlichen Musters. Er hat also unterstellt, experimentieren darf ich nur so lange, wie sozusagen der Systemabschluss, der mit einem Experiment einhergeht, das Abschirmen eines Untersuchungsobjektes gegenüber dem Kontext, nur so weit, wie das gegenstandsadäquat ist. Und dabei und natürlich unter voller Beachtung der technischen Vorschriften exakten Experimentierens. Und dann hat er demgegenüber sozusagen verwiesen auf Charakteristika des Bewusstseins, die er nannte Aktualität, schöpferische Synthese, eigene psychische Kausalität und so weiter. Also bestimmte Aspekte, wo er sagte, die entziehen sich einem experimentellen Zugriff und deswegen muss ich das Experiment, das Hilfsmittel des Experiment, darauf beschränken, die kontrollierte Beobachtung einfacher Sachverhalte, unmittelbarer Erfahrung möglich zu machen und daraus dann eben so etwas, also die Abstraktion der konstitutiven Elemente des Bewusstseins zu ermöglichen. Also einfache Bewusstseinselemente kann ich damit studieren, ich mache gleich einen Punkt, aber für höhere psychische Gebilde und wie er das nannte und für Entwicklung und auch schon für Gefühle geht diese experimentelle Methode nicht, weil beispielsweise bei den Gefühlen ist es so, schon der Vorsatz, dass ich meine Gefühle introspektiv erfasse, verändert das Gefühl. Also ich kann das nicht auf diese Weise so rangehen. Das war eine Frage. Ich frage, Sie haben es gerade vielleicht schon ausgeführt, also das, man wirft ja heute der Psychologie sehr schnell ja auch eine Reduktion vor, gerade wenn man einen Laborversuch hat. Und jetzt diesen Punkt der Gegenstandsadäquanz. Also hat Wundt auch das nicht nur so allgemein formuliert, sondern auch Kriterien aufgeführt, wie weit man reduzieren darf für den Experimentalversuch, bevor man eben nicht mehr Gegenstandsadäquanz. Ja, es gab eine in dem Zusammenhang, also ich bin sicher, die habe ich jetzt nicht parat, aber ich bin sicher, dass er das, also Wundt war ein akribischer, also detailversessener Schreiber, der hat das mit Sicherheit auch sozusagen formalisiert, aber was ich sagen kann, ist, dass er zum Beispiel mit Külpe und mit Bühler, also Külpe war Zeitgenosse, Bühler war eher ein Schüler dann wiederum von Külpe. Da gab es eine Debatte über die Geltungsreichweite des Experiments, wo Wundt sehr scharf sozusagen sich dagegen gesprochen hat, dass man eben dieses experimentelle messende Verfahren auf komplexere psychische Sachverhalte beziehe. Und er nannte das dann, also dass die Introspektion, die er beschränkt wissen wollte auf eine experimentell kontrollierte innere Wahrnehmung, die immer gebunden ist an quantitativ abgestufte, physikalisch definierte Reizintensitäten. Also es ging um Reizempfindungsbeziehungen beispielsweise. Und wenn man das jetzt überträgt, also auf zum Beispiel Gefühlserlebnisse und also komplexere Erlebenssachverhalte, dann würde im Grunde genommen diese kontrollierte innere Wahrnehmung der an bestimmte Reizvorlagen gebundenen psychischen Parallelzustände entarten zu einer Art retrospektiven Erlebnisschilderung, die nicht mehr denselben Standards naturwissenschaftlicher Objektbeobachtung vergleichbar wäre. Also da gibt es also diese, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Artikel hieß, aber das war da gab es über 2-3 Folgen in der Zeitschrift für Psychologie eine Kontroverse mit Külpe und Bühler beispielsweise. Ich bin aber sehr sicher, dass Wundt das auch in seinen Standardwerken, also eins ist physiologische Psychologie, lautet das meint aber allgemeine Psychologie, dass er das da auch dargelegt hat. Ich habe es jetzt nicht so parat im Moment gerade, aber bin da sehr sicher. Ja, Weil von der Überschrift ökologische Validität wird dieser Streit ja heute eigentlich weiter. Natürlich. Ich weiß nicht genau, wie weit genau. Da ein Lager oder auch das genau. Da, ja, ja. Warum man das verliert. Ja. Gut, also aber Wundt konnte sich mit also nicht damit nicht durchsetzen. Also die noch im Rahmen der klassischen Bewusstseinspsychologie wurde und dann zugleich diesen Rahmen sprengt, wurde eine Art Variabilisierung des psychologischen Gegenstandes durchgesetzt. Das heißt, die experimentelle Bedingungsanalyse als grenzenloses Schema, um beliebige vom Experimentator erdachte äußere Bedingungen mit Erlebnisvariablen zu korrelieren. Das bahnte sich hier schon in der Bewusstseinspsychologie gegen Wundts Programm an. Und führte dann schließlich zu einem kontrollwissenschaftlichen Experimentieren vom Standpunkt äußerer Beobachtung, wie wir es heute kennen, wo mehr oder weniger das Subjekt aus dem Blickfeld der Psychologie verdrängt ist. Ich muss ein bisschen über was überschlagen. Der englische Wundt-Schüler Titchener, sagte ich schon, hat nun diesen Ansatz von Wundt übermittelt. Also der hat bei Wundt studiert, ging dann in die USA, kriegte dort einen Lehrstuhl und hat das dort als treuer Schüler Wundts, aber leider Gottes mit vielen Abweichungen vom Wundtschen-Programm, unter völliger Unterschlagung der Völkerpsychologie beispielsweise auch, hat er diesen Ansatz der Bewusstseinspsychologie übermittelt in Gestalt eines Elementenstrukturalismus. Das kennt er vielleicht auch, also Strukturpsychologie, die letzten Elemente zu suchen habe. Das wird oft mit Bewusstseinspsychologie in eins gesetzt. Bei näherem Hinsehen stellt man fest, es sind völlig verschiedenartige Programme. Und dieser Introspektionismus und Elementarismus von Titchener, der rief sozusagen als Gegenbewegung gegen seinen Strukturalismus den Funktionalismus und schließlich den Behaviorismus auf den Plan. Und Behaviorismus versteht sich ja als vollkommen objektiver, experimenteller Zweig der Naturwissenschaft, also versteht die Psychologie so, laut Watson. Also eine Psychologie, die beansprucht, komplexe psychologische Zusammenhänge frei von mentalistischen Konzepten und Selbsterfahrungsmethoden also solche komplexe psychologische Zusammenhänge sozusagen zu reduzieren, theoretisch auf in einer physikalisch Dingsprache gefassten Assoziation von Reizreaktionselementen. Ein letztes dazu dann Frage wäre, also ist das an die Physik nun angelehnt? Da würde ich entgegenhalten und sagen, die experimentell geforderte Kontrolle wird im Behaviorismus so radikalisiert, dass das Vorbild oder das Muster, das Modell des naturwissenschaftlichen Experimentaldialogs, so nennen es Prigogin und Stengers, verlassen wird. Was meint Experimentaldialog in der Naturwissenschaft? Soll so etwas meinen, wie dass ich im Experimentieren gewissermaßen die Aktionsfähigkeit der außermenschlichen, aber auch der intelligenten, der belebten Natur in ein von menschlichen Zwecken experimentell, also von menschlichen Zwecken dominiertes Gleichgewichtsverhältnis setze. Und wenn ich das tue, dann setze ich voraus, dass diese Aktionsfähigkeit erhalten bleibt und zur Geltung kommen kann. Ich habe eingangs erwähnt, die in den selektiven Auswahl- und Herstellungsakten der Gegenstandskonstituierung liegende Subjekt-Objekt-Dialektik physikalischer Erkenntnis. Komplexes Wort jetzt, was soll heißen? Es wird mit der Anordnung des Experiments keine Natur an sich gefunden, sondern es wird in einem bestimmten Maße ein Setting geschaffen, in dem mögliches, objektiv mögliches Naturverhalten auftreten kann. Das heißt also, Manipulation gehört dazu, Künstlichkeit dieses Settings gehört zum naturwissenschaftlichen Experimentieren und wird in den physikalischen Objekttheorien auch immer bedacht. Also wird immer sozusagen darauf, also in den Messtheorien wird immer auch darauf Bezug genommen, was da sozusagen an Herstellungsakten passiert. Das sind materielle Voraussetzungen, diese Manipulation und die Künstlichkeit, damit eine objektive Dynamik, die in der Natur hypothetisch vorkommt und die man überprüfen will, auch überhaupt zur Geltung kommen kann. Und sobald der Experimentator sein Untersuchungssystem von der Umwelt abgeschlossen hat, entzieht er ihm gewissermaßen seine eigene Subjektivität. Das heißt, er verhält sich sozusagen gleichgültig, sodass das System sich objektiv unter definierten Randbedingungen von den Hypothesen des Erkenntnissubjekts unabhängig verhalten kann. Und das ist ein Wechselspiel, das unbedingt anzuerkennen ist und was in der naturwissenschaftlichen oder in dem Selbstverständnis der Naturwissenschaft noch anerkannt wird. Und wenn ich dem gegenüber jetzt setze die traditionelle psychologische Untersuchungssituation, dann stelle ich dort fest, dass dieser intersubjektive Beziehungsmodus, wo es ja in der Psychologie, um den es ja geht, also zum Beispiel zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson, aufgegeben wird, gemäß einer Konzeption oder einer Überzeugung, dass fremde Subjektivität, also jetzt, wenn ich mal den Behaviorismus nehme, sozusagen in der empirisch nicht zugänglichen Blackbox zwischen Reiz- und Reaktionsvariablen verschwunden ist, an die ich nicht recht rankomme. Ironischerweise wird aber sozusagen das in der Theorie verleugnete Gegenstandssubjekt damit als Hauptquelle störender Faktoren verdächtig. Denkt an die Soziopsychologie des Experiments. Und das bedeutet wieder, es werden raffinierte experimentaltechnische Vorkehrungen getroffen gegen mögliche Äußerungen unkalkulierter Subjekthaftigkeit. Oder es werden statistische Sekundärmaßnahmen ergriffen, um Fehlerausgleiche zu machen und dergleichen mehr. Also die Besonderheit des Einzelfalls dann rauszurechnen. Alles im Namen der Objektivität. Das heißt, hier ist eine im Namen der Objektivität sowohl nötig wie auch vergeblich hochgradig subjektivistische Verkehrung, Inversion von, im Verhältnis von Gegenstand und Methode der Fall, wäre meine Kritik. Und das ist in der physikalischen Erkenntnisweise ohne jede Parallele. Es bleibt auch offen, welches die den physikalischen Dimensionen vergleichbaren psychologischen Größenarten oder Maße sind. Die klassischen psychophysischen Funktionen, also Reiz-Empfindungskorrelate, entsprechen tatsächlich noch den in physikalischen Gleichungen vorgenommenen Bilanzierung von Austauschprozessen. Aber bei den variablen psychologisch interessierenden Relationen zwischen öffentlich beobachtbaren Situationsparametern und Verhaltensparametern ist das nur scheinbar der Fall. Ungeachtet aller streng objektiven Beobachtungstechniken, die der Behaviorismus durchgesetzt hat, haben die ja nichts daran geändert, dass die gewonnenen Verhaltensdaten im Hinblick auf die Eindeutigkeit völlig vage waren. Also die denkt an die Schwierigkeiten des Behaviorismus, notorischen Schwierigkeiten des Behaviorismus, genauer zu definieren, was unter Reiz und Reaktion jeweils zu verstehen ist. Das war übrigens mit ein Begründungspunkt, warum es so etwas entstanden ist wie ein Neobehaviorismus. Tolman hat Watson dafür scharf kritisiert, dass Watson sozusagen permanent zwischen einer molekularen und einer molaren Ebene, so nannte das Tolman, hin und her gesprungen ist. Molekular heißt, Reizreaktion wird definiert sozusagen im Sinne eines, also Reizreaktion, diese Prädikate kommen ursprünglich von Nervmuskelpräparaten. Also daran hat man das ganz ursprünglich in der Physiologie studiert. Und da gibt es eine ganz klare Kausalität. Ich lege sozusagen bestimmte Reizreaktionsmechanismen, präpariere die, genau wie der Systemabschluss sozusagen, und dann kann ich bestimmte, meinetwegen elektrisch reizen, und dann kommt irgendwo eine Muskelzuckung oder was immer zustande. Das wäre in gewisser Hinsicht der Prototyp dieser molekularen Ebene. Aber Watson sagte, I'm not a psychologist of muscle twitches. Also ich bin kein Psychologe, der sich für Muskelzuckungen interessiert, sondern ich bin interessiert an Acts, also nicht an Responsen, sondern an Acts, an Verhaltens, komplexen Verhaltensweisen in Situations, also Akte und Situationen. Das sind seine Worte. Aber er sozusagen definiert das immer wieder im Grunde durch Rückgriff auf diese molekulare Ebene, also molekular in dem Sinne. Also das heißt, und diese, wenn ihr so wollt, Begriffsschlampigkeit war etwas, was Tolman dazu brachte, zu sagen, wir brauchen einen The Molar Behaviorism, wir brauchen einen Behaviorismus, der konsequent sozusagen seine Begriffe auf der Ebene komplexen Verhaltens in komplexen Situationen definiert. Also hier gibt es beispielsweise, wenn man die beiden Wissenschaften Physik, Psychologie vergleicht, große Unterschiede. Und auch im Neobehaviorismus, der nun versucht, gemäß seinen Vorschriften die Geltung von Begriffen und Hypothesen operationalistisch zu begründen und damit glaubt, sich streng an der physikalischen Erkenntnisbildung zu orientieren, auch das ging fehl. Die Physik bestimmt real mögliche Naturreaktionen auf ihre Kausalität hin und kann daher weder theoretisch noch praktisch die effektiven Materiestrukturen unberücksichtigt lassen, von denen sie ein invariantes Bewegungsgesetz abstrahieren will, um daraus dann wieder das Verhalten eines jeweiligen konkreten Objekts zu folgern. Und ihre operationelle Methode, mit der dort, wo es keine anschaulichen Strukturen gibt, auf den Anschauungsraum der klassischen Physik Bezug genommen werden kann, weist weder die einfache natürliche Beobachtung, die alltägliche Beobachtungsweise zurück, das wäre erkenntnistheoretisch auch inkonsequent, weil man ja zählt und weil man Messinstrumente ablässt und spätestens da tut man genau das und beobachtet einfach oder nimmt wahr. Das heißt, dem wird durchaus Objektivität und Exaktheit zuerkannt. Und es wird auch nicht unterstellt, wie es der psychologische Operationalismus tut, dass die Bedeutung eines Begriffs durch den Akt seiner Messung konstituiert wird. Also ihr kennt vielleicht, psychologischer Operationalismus heißt, ich kann, also im Neobehaviorismus, das war ein wesentliches wissenschaftslogisches Rationale und es hieß, wir können sehr wohl Aussagen treffen über intervenierende, nicht beobachtbare mentale Prozesse, aber wir müssen sie letztendlich, das, was wir hypothetisch da annehmen und worüber wir Aussagen treffen, müssen wir verankern in der beobachtbaren Empirie, sei es der Antizidenten, Reizbedingungen, sei es der konsequenten Verhaltensbedingungen. Es muss empirisch, wir brauchen empirische Verankerung. Und das zum einen. Und zum zweiten, wir definieren solche mentalen Prozesse, die wir hypothetisch annehmen, operational. Das heißt, durch den Akt der Messung soll heißen, Hunger als Bedürfnis, was ja subjektives Erleben beinhaltet, was zum Beispiel Clark Hall interessierte, ist definiert als ein physiologisches Gewebedefizit, das ich messen kann in der Zeit, die verstrichen ist seit der letzten Nahrungsaufnahme. So oder ähnlich. Wäre sozusagen, das geht mit Hunger vielleicht noch, obwohl es auch da schon nicht hinhaut, weil mein Hunger, der wieder nicht vor von mir, der ich nicht vorgesorgt habe, sozusagen mir keine Stulle gemacht habe, ist ein anderer als der des Obdachlosen und so weiter. Also Hunger ist nicht gleich Hunger, das ist jetzt etwas platt gesagt, aber ihr wisst, was ich vielleicht meine damit. Und es geht vielleicht noch irgendwie bei Hunger, aber es geht schon gar nicht, wie messe ich Scham operational, wie definiere ich Scham auf diese Weise. Also es ging also auch ein Programm, was in die. Und bei näherem Hinsehen eben auch, Operationalismus in der Psychologie ist nicht gleich Operationalismus in der Physik. Und genau, also im Behaviorismus wird genau das gemacht. Es wird ein komplexes System ohne Untersuchung seiner besonderen Struktur aus allgemeinsten Gesetzlichkeiten und einzelnen Beobachtungsmaßen erklärt. Und es werden hypothetische Kausalerklärungen reduziert auf Beschreibung der Kontingenzen zwischen Ereignisreihen, nämlich Reiz und Reaktion, also im klassischen Behaviorismus. Ich mache jetzt mal hier Schluss, will einfach nur sagen, ich stimme Norbert Bischoff, der einen sehr interessanten Artikel geschrieben hat vor 30 Jahren oder sowas, Aristoteles, Galilei, Levin und die Folgen, sehr lesenswert. Aber ich stimme ihm nicht zu, wenn er ausgerechnet an der behavioristisch dominierten Theorieentwicklung in den 30er Jahren den Siegeszug des galileischen Programms, das ich versucht habe darzustellen, festmacht. Kurt Lewin hatte gefordert 1931 und hat es dann selber nie weiter für sich selber ernst damit gemacht. Er hat gefordert, wir müssen von der aristotelischen Denkweise, die sich orientiert an Häufigkeitsdenken, Statistik, weg hin zu dem Paradigma von Galilei, nämlich Orientierung an dem einzelnen Fall, der als ein solcher Fall oder als besonderer Fall sozusagen das allgemeine Gesetz in sich trägt. Und das müssen wir sozusagen herausarbeiten. Hochinteressanter Artikel, hat sich auch Klaus Holzkamp mit auseinandergesetzt. Und Lewin ist selber über das, was er da so sehr klug geschrieben hat, in den 1931 dann im Weiteren nicht drauf zurückgekommen. So, um die Kurve zu kriegen, wenn ihr noch könnt. In Ermangelung einer Taxonomie von bedeutungshaften Situationen und Verhaltensweisen, und in Ermangelung einer nicht-positivistischen Analyse der psychischen Vermittlungsstrukturen und Prozesse sind behavioristische Größen wie Verstärkung, Antwort, Rate und so weiter dimensionslos und die Relationen zwischen solchen Größen sind, wenn ihr so wollt, leer. Das heißt, von der exakt erfahrungswissenschaftlichen Analytik bleiben im Behaviorismus formalistisch universalisierte Variablenfunktionen übrig, die in mathematischen Funktionen grundsätzlich nur abstrakt abgebildeten Bewegungsmöglichkeiten konkreter Objekte sind ja prinzipiell mithilfe einer Gegenstandstheorie zu füllen. Hier im Behaviorismus geschieht das in einer Willkür, die vom Abstraktionscharakter der für Bewegungsgleichungen fundamentalen analytischen Isolationen des betreffenden Systems abstrahiert. Das heißt, wir haben eine doppelte Abstraktion und das schlägt um in einen ontologischen Reduktionismus. In der mechanistisch-kausalen Uminterpretation funktionaler Beziehungen, also zwischen Reiz und Reaktion, bestehen zunächst mal, diese Funktionen sind zunächst mal Korrelationen, korrelative Beziehungen. Die werden aber, wenn sie dann inhaltlich ausgelegt werden, kausal interpretiert. Und in dieser Kausalinterpretation verwandelt sich das methodische Prinzip des Systemabschlusses in die sozusagen ontologische, metaphysische Unterstellung einer objektiven Systembeschaffenheit, nämlich Homo clausus, der bedingte Mensch. Letzter Satz da zu dem Punkt. Also unabhängig von der Frage, ob und inwieweit es überhaupt sachgerecht wäre, die naturwissenschaftliche Fassung der Konzepte wie der physikalischen Konzepte wie Experiment, Variable, Messung, Kontrolle, Gesetz, Theorie, Erklärung auf die Psychologie zu übertragen. Also mal, das wäre ja auch noch zu diskutieren, ob das überhaupt zu machen wäre. Aber unabhängig davon muss man, glaube ich, feststellen, dass diese Konzepte auf Kerngebieten der Psychologie nicht so gebraucht werden, wie das ihren gleichlautenden Begriffen in den exakten Wissenschaften gemäß wäre. Wenn also Sigmund Koch oder Sigmund Kutsch feststellt, der hat diese siebenbändige Psychology, a Study of the Science herausgegeben, 50er Jahre, 60er Jahre, also sehr lesenswert. Man muss nicht alle Bände lesen, aber der letzte Band ist sehr, sehr aufschlussreich. Das ist so die Zusammenfassung. Und wenn er dort feststellt, die Geschichte der Psychologie lässt sich als eine Geschichte wechselnder Ansichten, Lehrmeinungen und Vorstellungen darüber, was in den Naturwissenschaften und vor allem in der Physik nachzuahmen sei, schreiben. Wenn er das feststellt und in diesem Sinne Psychologie dann ironisch charakterisiert als Imitationswissenschaft, Imitation Science, dann trifft diese Bezeichnung nur dann voll, wenn sie mit Fehlimitationen rechnet. Also wenn man bei dem Begriff Imitationswissenschaft dann auch einbezieht, dass diese Imitation daneben geht. Das wäre jedenfalls meine These. Koch selbst spricht davon, dass im 19. Jahrhundert die experimentelle Methode, auf subjektive Phänomene übertragen wurde und demgegenüber durch den frühen Behaviorismus die experimentelle Methode exakt wie in der Physik angewendet wurde. Und bei dieser Differenzierung, glaube ich, entgeht ihm der springende Punkt, der darin liegt, dass gerade die strikte begrenzte Übertragung naturwissenschaftlichen Experimentierens auf Psychisches, wie sie Wundt sich vorstellte, tatsächlich exakt am Modell der Physik orientiert war und deswegen ihr Grenzen zog, wohingegen die universelle Anwendung nicht erst im Behaviorismus, sondern schon in der Bewusstseinspsychologie dann auch und dann aber auch in der heutigen Variablenpsychologie, da gerät diese vermeintlich naturwissenschaftliche Methode zur Travestie. Und zwar so sehr, dass unter der Hand die wissenschaftlich ausgetriebenen subjektiven Phänomene wieder hereingelassen werden müssen. Sozusagen quasi als Wiederkehr des Verdrängten. Es sind die vermeintlichen Aussagen über die Kontingenz zwischen Bedingungen und Verhaltens- oder Erlebenseffekten ein heimlicher Gründediskurs eingeschrieben. Ich weiß nicht, wie weit ihr damit vertraut seid. Das ist jetzt sozusagen... ich versuche es mal, wenn nicht, müsst ihr einfach jetzt nachfragen. Also Holzkamp hat am Beispiel der Sozialpsychologie, traditionelle Psychologie versteht sich sozusagen, versteht ihre theoretischen Aussagen so, dass es Aussagen sind über Ereigniszusammenhänge, in denen also wir auf der einen Seite bestimmte situative, also Ereignisse haben. Man kann das behavioristisch Reiz nennen, man kann es auch andersrum schreiben. Also es sind Aspekte der äußeren oder auch der inneren Situation als Antizedenzien und wir haben auf der anderen Seite eben daraus folgendes Verhalten und Erleben. Ja? Im Wesen, grob gesprochen, geht es darum, um diese Zusammenhänge. Und das muss, wenn es sozusagen wissenschaftslogisch nicht anfechtbar ist, müssen solche Hypothesen, dürfen die nicht tautologisch, also die Struktur dieser Beziehung darf nicht tautologisch sein, sondern es müssen empirisch offene Beziehungen sein. Es müssen kontingente, heißt das, Beziehungen sein. Das heißt, die Ereignisse müssen nicht zusammenhängen, sie können zusammenhängen. Es kann sich aber auch erweisen, dass sie eben nicht so wie behauptet zusammenhängen. So. Und Holzkamp zeigt nun, dass entgegen diesem Selbstverständnis, Theorie-Selbstverständnis, in den psychologischen Theorien, jedenfalls sofern sie Aussagen treffen über menschliches Handeln in seiner Spezifik, mehr oder weniger direkte Annahmen beinhaltet sind über gute Gründe für Menschen unter den theoretisch genannten Bedingungen als Prämissen in der theoretisch genannten Weise zu handeln. Und das nennt er Begründungsmuster. Und diese Begründungsmuster sind gewissermaßen Definitionen vernünftigen Handelns unter gewissen Voraussetzungen. Und die sind experimenteller Überprüfung durch operationalisierte Wenn-Dann-Hypothesen in Begriffen der Bedingtheit des Verhaltens weder bedürftig noch fähig. Bestätigende experimentelle Fakten, ich gebe gleich ein Beispiel, fungieren nur als Anwendungsfälle oder Beispiele für solche Bestimmungszusammenhänge. Mittels hinlänglicher Prämissenspezifizierung können die empirischen Belege vermeintlich konfligierender Theorien dann als Exemplare verschiedener hypothetischer Begründungskonstellationen differenziert werden. Und genau das wird in der Interpretation der Befunde dann auch notgedrungen spekulativ getan. Und wenn man dann dennoch experimentelle Tests unternimmt, schafft das eine Pseudo-Empirie, die schlechterdings nicht auf den Nenner naturwissenschaftlicher Objektivität zu bringen ist. So, das war jetzt sicherlich nicht verständlich. Also, die das kennen, Hören ist mal weg oder müssen nicht weghören, aber denen ist das natürlich bekannt. Also Holzkamp bringt da er hat das in der Sozialpsychologie dargestellt, er hat das in der Lernpsychologie dann später noch mal durchgeführt und so weiter. Also ist verschiedene Theorien durchgegangen und hat gesagt, eigentlich erschließen diese Theorien ihren inneren Gehalt, ihren Sinn, nur als verborgene Annahme über Gründe, die zwischen sozusagen, die ich für bestimmtes Verhalten unter den theoretisch benannten Bedingungen habe. Er macht es an so einem, also bewusst an so einem deutlich, indem er sozusagen zurückgeht auf alltagssprachliche Zusammenhänge und formuliert dieses berühmt-berüchtigte Beispiel mittlerweile: wenn es kalt ist, zieht man sich warm an. Wer kennt das jetzt von euch? Gut, okay, dann kann ich sagen. Also wenn es kalt ist, zieht man sich warm an. So, dann kann ich das ja über, das wäre jetzt mal eine Hypothese, die ich habe als Psychologe, nicht sonderlich intelligent, aber oder nicht sonderlich aufregend, aber so, und jetzt stelle ich fest und sage, kann das entweder empirisch bewähren oder nicht. Und Holzkamp sagt, in Wirklichkeit ist das aber kein empirisch kontingenter Zusammenhang, sondern was eigentlich, ich füge da mal ein, vernünftigerweise. Wenn es kalt ist, zieht man sich vernünftigerweise warm an. Wenn es kalt ist, zieht man sich vernünftigerweise nicht warm an. Bei dieser Gegenprobe würde man sagen, das ist ja aber merkwürdig, das ist ja eine bizarre Handlungslogik oder so etwas. Da springt man irgendwie aus dem üblichen Diskurs von Vernünftigkeit. Ja. Das beweist erstmal noch gar nichts, das ist nur ein Hinweis darauf, dass möglicherweise dieses mit diesem Vernunft, dass es hier tatsächlich um irgendwas geht, was sozusagen aus der Perspektive von Subjekten begründet ist. Jetzt stelle ich nämlich fest, es ist kalt und Leute ziehen sich in der Regel, weil es kalt ist, laufen jetzt mit Pullovern rum und dergleichen mehr. Und dann gibt es ein paar Exemplare, die laufen da in Badehose rum. Also ich spinne jetzt ein bisschen. Und jetzt kann ich sagen, ist das widerlegt, das meine Hypothese, wenn es ganz viele sind? Ich bin am Wannsee und da laufen lauter Leute nackt rum oder in Badehose, also obwohl es draußen nur noch 10 Grad sind und so weiter, widerlegt das die Hypothese oder nicht? Also könnte ich ja sagen, ich mache jetzt eine mit dem vernünftigen Weil, ich mache eine Prämissenspitze. Wenn es kalt ist und man nicht frieren will oder wenn es kalt ist und man sich nicht erkälten will, zieht man sich vernünftigerweise warm an. Wenn es kalt ist und man sich abhärten will oder wenn es kalt ist und man sich auch vorbereiten will auf so einen Eisschwimmerwettbewerb oder etwas, zieht man sich, läuft man nackt rum oder nur in Badehose bekleidet. So, also denkt euch bessere Beispiele aus. Was das heißt, was das deutlich machen soll, ist, dass also in vermeintlichen Aussagen über empirisch kontingente, wenn dann Beziehungen zwischen Situations- und Verhaltensweisen verborgen eingeschlossen sind sozusagen bestimmte Begründungen aus der Perspektive der Subjekte, die abhängig sind von bestimmten Prämissen, die diese Subjekte jeweils haben. Diese unterschiedlichen, wenn ich also das eine feststelle und dann das andere empirisch antreffe, ist das kein Widerleg dieser ersten Aussage, sondern ich kann sagen, es kommt drauf an. Dieselbe Person kann also sowohl in der einen wie in der anderen Situation sich befinden. Das heißt, nach je unterschiedlichen Prämissen sozusagen es für vernünftig halten, das und das und das zu tun. Ob dann aus diesem Vorsatz das entsprechende Tun folgt, ist dann noch was anderes. So, und das heißt, solche Begründungsmuster, wie er das nennt, kann man nicht auf diese übliche Weise empirisch experimentell testen, sondern ich muss anders ran. Ich muss nämlich jetzt sozusagen in der Methodologie eine ganz andere Art der sozusagen Klärung sowas herstellen, indem ich nämlich sozusagen in der Perspektive auf die betreffenden Subjekte mit denen in eine Art Dialog trete. Mal ganz kurz gucken, wie spät ist es eigentlich? 5:30 Oh, Jesus Gott. Also ihr müsst mir ins Wort fallen, sonst ich habe noch immer noch ein paar Seiten. Also ich versuche mal vielleicht noch irgendwie jetzt doch noch den Abschluss zu kriegen. Ja, klar. Wenn ich aber jetzt formulieren würde, sowas wie 95% der Menschen ziehen sich bei Kältebad an. Habe ich dieses Problem vermieden? Nee, das Problem nicht. Das ist nur, also diese Begründungsmuster beinhalten keine Häufigkeitsaussage. Also insofern, wenn du jetzt das wäre in der Tat etwas, was ja auch nur sozusagen nach üblichen Beobachtungsverfahren statistisch auch auswertend beurteilen kannst. Muss man gucken und registrieren. Das ist damit ja, also so ein Begründungszusammenhang ist nicht dadurch falsch, dass er möglicherweise nur, also ist jetzt dahingeredet, also nur 5 Leute ihm folgen. Ja? Also dann, es wäre jetzt herauszuarbeiten, was sind sozusagen die jeweiligen Prämissenlagen solcher Individuen, unter denen für sie ein bestimmter Handlungsvorsatz als sozusagen in einem lebenspraktischen Sinne vernünftig erscheint. Also das wäre jetzt das Konzept intentionalen Handelns unterstellt. Also Handeln ist, wenn ich jetzt nicht reaktive Verhaltensweisen nehme, sozusagen, die es natürlich auch gibt in dem menschlichen Verhaltenssystem, aber dann ist eben aufs Ganze gesehen, ist menschliches Handeln also intentionalistisch zu beschreiben als, wir würden sagen, als objektiv begründet. Aber damit sind natürlich jetzt Aussagen darüber, wie verbreitet ist das und so erstmal noch gar nicht beinhaltet. Und an die komme ich in der Tat ran. Ich meine, da muss ich gucken. Also machen das Menschen hier? Also ich könnte jetzt sagen, ich habe jetzt ein bestimmtes Begründungsmuster expliziert und vielleicht auch so, dass ich sage, dass ich diese Begründungsstruktur sehr gut herausgearbeitet habe. Das geht nicht von außen, sondern da werde ich in eine Art dialogische Verständigungsbeziehung mit entsprechenden Subjekten treten müssen und versuchen müssen. Also so, wo die Verallgemeinung dann auch läuft über so etwas wie, also ich gewinne sozusagen aus jeweiligen Einzelfällen. Das ist ein interessanter Punkt gerade. Das knüpft nämlich an das galileische Programm. Ich würde nämlich jetzt versuchen, ausgehend von einem, ich fange nochmal anders an. Bei mir kommen Studenten und sagen manchmal, ich habe eine empirische Arbeit vor, und da war eine gerade vor einiger Zeit, die hat irgendwie die sehr prekäre Lebensweise sozusagen von Menschen sans Papier, heißen die, also ohne Papiere in Spanien, also so Migranten, ja, untersuchen wollen, und hatte 5 Leute. Hochspannend, ganz unterschiedliche Leute aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, warum die nach Spanien gegangen sind, und die müssen sich dort erstmal, das war etwas vor ein paar Jahren, war das so, ich weiß nicht, noch verborgen halten, und wenn sie mussten dann entsprechend beschissene Arbeitsverhältnisse eingehen, das heißt, das wurde auch ausgenutzt und so weiter, und wenn es ihnen aber gelang, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre oder 3 sogar auf diese Weise in Spanien unerkannt zu bleiben, dann hatten sie das Recht kriegten sie Aufenthaltsstatus offiziell, und das war ihr Ansinn. Und das hat sich versucht, sozusagen mit denen, also einfach mal sozusagen genauer, also Art, wenn ihr so wollt, typische Konstellationen herauszuarbeiten, in denen Menschen sich sozusagen unter solchen globalen Voraussetzungen dort befinden können, die aber dann ganz unterschiedliche Entwürfe haben, ganz unterschiedliche Verhaltensstrategien auch nahelegen und dergleichen mehr. Und dann sagt sie, aber ich habe nur 5. Und das heißt, dahinter steckte wieder die, also bei uns wie hier auch, eben dann doch in der Methodenlehre eingetrimmte Doktrin, also gute wissenschaftliche Arbeit bedeutet Repräsentativität, ich muss Verallgemeinerungen treffen, und Verallgemeinerung heißt hier in dem Falle nach dem statistischen Modell. Und de facto hat sie aber durch eben solche, eine, wenn ihr sollt, verständigungsorientierte Methodologie, also in denen sie mit den Leuten sozusagen über, also auch kommunikativ validiert, also bestimmte Beschreibungen herausgearbeitet hat, die ihre Lebenssituation treffen, hat sie zunächst mal je einzelne Fälle sehr genau herausgearbeitet auf ihren, Levin würde es nennen, Geschehenstypus, also auf das, was sozusagen charakteristisch ist für die Lebenslage dieses Einfalls. Es geht nicht um die Person, sondern es geht um Lebenslagen. Und wie kommt man dann, das ist ja auch ein springender Punkt, zu einer Verallgemeinerung? Man könnte jetzt diese Beschreibung hernehmen und sagen, also euch zeigen, dann wird mal unterstellt, ihr hättet auch ein migrantisches Schicksal, dann würdet ihr sagen, na, bei mir war das komplett anders, das passt überhaupt nicht, aber das finde ich wieder, oder das war bei mir ganz ähnlich und so. Und dann kriegt man auf die Weise doch erstmal weitere Facetten. Diese Konstellation würde immer weiter differenziert, und irgendwann gibt es vielleicht einen Punkt, wo man sagen kann, also jetzt noch weitere Leute zu interviewen, bringt da nicht mehr viel Neues. Jetzt haben wir, glaube ich, zumindest provisorisch, vorläufig, einen solchen Geschehenstypus rein herausgearbeitet. Und die Verallgemeinerung würde jetzt geschehen dadurch, das heißt, wir haben im individuellen Fall eigentlich das Allgemeine einer bestimmten, nur begrenzten Reichweite vielleicht nur erfasst, und wie weit die Geltungsreichweite ist, würde sich jetzt in dem Falle dadurch ergeben, dass ich eine solche Beschreibung nehmen kann und weiteren potenziell Betroffenen vorlegen kann, und die sagen, darin finde ich mich wieder. Das gilt für mich genauso. Und wenn man dann deren konkrete Bedingungen sozusagen dann mit dazu rechnet, kann man sagen, aha, also wir können dieses Muster auch auf die und die und die und die Menschen in den und den Lagen offenbar als eine treffende Beschreibung beziehen. Und so komme ich zu einer strukturellen Verallgemeinerung. Und das ist das, was Levin damals 1931 mit Verweis auf das galileische Programm, nämlich Herausarbeitung sozusagen eines Geschehenstypus, von der Psychologie forderte zu tun, statt das war nicht eine abstrakte Antithese zu statistischem Denken, aber statt sozusagen immer nur im Sinne der Häufigkeitsverallgemeinerung vorzugehen und damit das Konkrete des Einzelfalles gar nicht wirklich in Betracht zu nehmen. Während hier bleibt in der Verallgemeinerung, die bleiben alle Spezifika der besonderen Fälle voll erhalten. Ja. Wenn ich nur ganz kurz, wir können diskutieren einfach gleich weiter, aber wenn ich, was ich jetzt nur sagen wollte, also der Hauptpunkt, ich hoffe, der ist zumindest rübergekommen, das ist der, dass die Psychologiekritiken, die also vor allem mit dem Vorwurf des Naturalismus gegenüber der herrschenden Psychologie operieren, dass sie selber im Grunde genommen in dem Scientismus, also die herrschende Position sozusagen, ist scientistisch in der Weise, dass sie sich an der Science, der Physik und so weiter vermeintlich orientiert oder an den Naturwissenschaften. Und die Kritiken daran bleiben selber, würde ich sagen, im Scientismus befangen, soweit sie sozusagen erstens, weil sie die Erkenntnisform der exakten, mathematisierten, analytisch-experimentellen Wissenschaft quasi zum Kriterium machen für jedwede nomologische Psychologie, also gar nicht weiter in Frage stellen. Sie verpassen sozusagen, sie operieren mit einem Naturbild, das für die Naturwissenschaften so nie gegolten hat. Also will sagen, denkt an die modernen Entwicklung der Physik, also jetzt etwa in der Theorie dissipativer Strukturen oder Selbstorganisationstheorien und dergleichen mehr, also die Natur, gerade in so kosmologischen Theorien, sozusagen historisch gedacht wird und wo es um irreversible Entwicklungsprozesse geht und dergleichen mehr, die in der klassischen Physik in der Tat nicht betrachtet wurden. Aber selbst da ist die Frage, man kann jetzt zwei Positionen haben, man kann sagen, ja, klassische Physik war wirklich sozusagen à la Laplace'scher Dämon, sozusagen, also eine Welt voller linearer Kausalitäten abgeschlossen und so weiter. Man kann auch die These einnehmen, der ich eher zuneigen würde, auch die klassische Physik hat dies sozusagen als eine Art methodische Abstraktion betrieben, aber das war nicht die dahinterstehende Ontologie. Aber das ist ein Streitpunkt. In jedem Falle mindestens kann man sagen, also wenn denn die klassische Physik meinetwegen statisch war, mit ihrem Naturbegriff und ein Determinismuskonzept hatte, das mechanistisch war, dann ist zumindest in dem weiteren Gange der Physik, sei es durch Thermodynamik in der Physik, durch Evolutionstheorie in der Biologie und so weiter, genau dieses statische Naturkonzept aufgebrochen worden. Und heute ist die Historisierung der Naturwissenschaften sozusagen schreitet in einer rasanten Weise zusammen, insbesondere in dem Maße, wie auch von der Physik von unten her jetzt die Entstehung des Lebens also theoretisiert wird, also darüber Versuche entstehen und dergleichen mehr, sodass also eine Annäherung stattfindet, das hätte ich jetzt noch ausgeführt, also eben seitens der Physik auch an die Lebenswissenschaften, an die Biologie, die nur möglich ist sozusagen auf der Basis eines nicht statischen Naturkonzeptes. Und die Kritiken, die also der Psychologie Naturalismus vorwerfen, weil sie sich an den Naturwissenschaften orientieren, operieren mit einem Begriff von Naturwissenschaften, der Erkenntnispraxis dieser Naturwissenschaften nicht gerecht wird und der vor allem eben auch verkennt, dass die Naturwissenschaften heute zumindest mit Konzepten von Determinismus und so weiter operieren, die so etwas wie, wenn ihr so wollt, Entwicklung und auch Subjektivität in solcher Entwicklung damit kompatibel ist. Das wäre natürlich jetzt genauer zu diskutieren und auszuführen noch gewesen. Ja, ist jetzt mittendrin abgebrochen. Also es ist nicht mittendrin, aber praktisch folgt da, also was ich sagen will, ist auch, wenn meine These stimmt, dann erklärt sich für mich jedenfalls auch, warum dann viele Alternativmodelle der Psychologie, das gilt ausdrücklich nicht für die kritische Psychologie, Aber für viele andere Alternativen, dass die ein Stück weit in den, also dass die im Grunde genommen eine Art dualistischen Gegenentwurf machen. Also, und das liegt irgendwo daran, dass sie sagen, also die herrschende Psychologie, die wird den Menschen nicht gerecht. Ich als Praktiker kann die Erkenntnisse dieser so hochgradig abstrakten naturwissenschaftlichen Psychologie gar nicht umsetzen in die Bereiche meiner klinischen und sonst wie Praxis und so weiter. Daraus resultieren dann zum Beispiel, 60er Jahre, Sargent, Aussagen wie, übertreibt die Psychologie die Wissenschaftlichkeit? Und die Frage hat Sargent beantwortet mit einem Ja und daraus gefolgert, wir müssen sozusagen im Interesse der Gegenstandsadäquanz weniger harte Kriterien an methodische Objektivität stellen. Und das, finde ich, ist die falsche Konsequenz. Sondern man kann sehr gut zeigen, dass eben, wie gesagt, wenn es gelingt zu zeigen, dass die Psychologie mit ihrem Naturwissenschaftlichkeitsmythos eben tatsächlich einem Mythos aufsitzt, dann ist man ein Stück weit frei zu sagen, die Physik hat immer ihre Methoden in Abhängigkeit von ihrer Einsicht in die Verfassung ihrer jeweiligen Gegenstände her bestimmt. Und dann kann man sagen, ja, dann soll die Psychologie das doch bitteschön, gerade weil sie sich an den Naturwissenschaften anlehnt, also daran mal als Modell orientiert, als historisches Modell, dann soll sie das mal endlich machen. Man soll also sozusagen reflektieren über die Beziehung von Gegenstand und Methode. Und über die du hast zu Recht natürlich gesagt, es gibt solche Debatten im Kontext von also der Frage der ökologischen oder externen Validität und so weiter. Aber ein richtig hartes Kriterium ist es ja nicht, oder? Also für traditionelle psychologische Erkenntnisweise würde ich mal sagen, es ist immer, ja, muss man bedenken, aber. Ja, weil es halt immer, dass bei statistischen Methoden keine harten Standards gibt, an denen man sich festmachen kann. Aber das ist ja, wenn ich jetzt über irgendein beliebiges Beispiel nachdenke, sowas wie irgendwie ein Gefühl oder Angst, von der ich machen glaube schon, also die Meinung darüber, wie das ja experimentell untersucht werden kann, gehen ja völlig durcheinander. Aber worüber man sich einigt, das erste ist vielleicht, wie die statistische Schwelle sein muss, um das entsprechend verallgemeinern zu können. Also es gibt halt, glaube ich, keine objektiven Standards für die externe Validität von Experimenten. Also wo sich Experten darüber einig sein würden, wie weit man vereinfachen darf, bis man einfach dem Phänomen nicht mehr gerecht wird. Und es ist natürlich immer leicht, Defizite dieser Reduktion nachzuweisen, wenn man sagt, aber das bildet ja diesen Aspekt von Angst gar nicht mehr ab. Also, aber dann einen positiven Gegenvorschlag zu machen, zu sagen, also muss man es so machen, das ist halt extrem schwierig, glaube ich. Ich habe dazu auch eine Meinung zu sagen, aber vielleicht kann man das jetzt weniger so im Zwiegespräch, sondern wie seht ihr das? Das ist ein spannender Punkt. Also ich sehe die Notwendigkeit, dass die Psychologie, wenn sie nicht, also viele Alternativen laufen, also viele kritische, also viele aus den Kritiken abgeleiteten Alternativprogramme, ich nannte vorhin Jüttemann und so weiter, historische Psychologie, die sind insofern für mich, oder die haben, also ich teile da ganz viele, wenn man das liest, dann findet man sich in ganz vielen Passagen wieder und so weiter, aber ich finde sie darin problematisch oder insoweit problematisch, wie sie tatsächlich in so einer Art, also in diesem klassischen Dualismus, der die Psychologie immer begleitet hat, befangen bleiben. Es hat immer sozusagen die naturwissenschaftliche, das ist ja nichts Neues, es hat die naturwissenschaftliche Psychologie gegeben und dagegen gab es dann eine geisteswissenschaftliche Psychologie. Es gab die nomothetische und die ideografische Psychologie. Es gibt Clinical und Statistical Thinking. Also das taucht in immer wieder neuen Gegensatzpaaren, taucht der immer selbe, das immer selbe Problem, behaupte ich mal, auf. Und man könnte sagen, na gut, Dualismus, das ist ja nicht per se ein Problem, wenn es gefasst wird als komplementäre Herangehensweisen und dergleichen mehr, dann ist das doch vielleicht in Ordnung, aber etwas als komplementär bestimmen zu können, setzt ja schon voraus, dass ich eigentlich schon eine Theorie eines Gesamtzusammenhangs haben muss, um sagen zu können, das deckt das ab und das deckt das ab oder das ist hierfür angemessen und das ist dafür angemessen. Und das Problem besteht nicht, glaube ich, in Komplementarität. Also ich meine, die Psychologie untersucht subjektiv begründetes Handeln, aber die Psychologie untersucht auch, und das ist auch legitim, dichotisches Hören oder Richtungshören oder Tiefenwahrnehmung. Also das sind sozusagen autochthone Effekte, auf die ich als Subjekt gar keinen Zugriff habe. Also entweder ist meine Physiologie intakt, dann sehe ich euch da hinten und euch hier weiter vorne. Und dann seid ihr trotzdem nicht ihr zwerghaft klein und du riesenhaft groß, und dann seht ihr euch größenkonstant und so weiter. Und das hat mit subjektiv begründeten Handeln gar nichts zu tun. Also ist aber ein legitimes Forschungsfeld der Psychologie, der Wahrnehmungspsychologie, also erfordert insofern auch und erlaubt möglicherweise dann sogar auch andere Abstraktionen von natürlichen Gegebenheiten und so, also natürlichen Settings, als ich das bei eben begründetem Handeln in lebensweltlichen Problemsituationen tun dürfte. Ja. Und das muss man auch im Einzelnen natürlich abmessen. Das heißt, ich brauche immer irgendwo eine Art gegenstandstheoretisches Vorwissen, um entscheiden zu können, also wo ist eine Abstraktion? Das ist dann auch im Weiteren wieder kulturbedürftig noch, aber ich brauche eine Art von Vorentscheidung und die muss theoriegeleitet sein, dass ich sagen kann, also hier passt das nicht. Wenn Theo Hermann, fällt mir jetzt als Beispiel noch ein, Theo Hermann, Sprachpsychologe, der Auffassung ist, er kann eine Sprachtheorie, also Theorie des Sprachverstehens und des Sprechens, der Sprachproduktion entwickeln, die gänzlich ohne eine Subjektvorstellung auskommt. Also rein als ein Sprachrezeptions- und Sprechmechanismus, Sprachproduktionsmechanismus, also als Mentalmechanismus schreiben. Und das ist also über weite Strecken natürlich ganz klug, was er da schreibt, aber ich glaube, an dem Punkt irrt er sich. Das ist, glaube ich, nicht, also da ist, glaube ich, die, also das ist dann, also zu meinen, man könne sozusagen, also auch bei, also in relevanten Bezügen sozusagen des Sprachverstehens meinetwegen, eine Theorie über Sprachverstehen entwickeln, die keinen Akteur unterstellt, der sich sozusagen in pragmatischen Situationen, also sozusagen in der Pragmatik von Lebenssituationen, wo es um Dialog oder Verständigung oder Streit und dergleichen mehr geht und wo insofern bestimmte Rahmenbedingungen für mein Verstehen müssen gesetzt sind und so weiter, dann glaube ich, irrt er sich. Aber kann man diskutieren, man muss es diskutieren. Und das wird, glaube ich, wäre auch ein Differenzpunkt. Also ich bin da kein Physiker und ich kann, also physikalische Fachtheorien kann ich überhaupt nicht begreifen. Also, aber ich habe halt relativ viel mich so mit, wie soll ich sagen, meistens sind es die Alterswerke von Naturwissenschaftlern, Heisenberg und so, wo sie dann so philosophisch rückschauend auf ihr Fach auch methodische Reflexionen anstellen und dergleichen mehr. Und das habe ich jetzt auch nicht aktuell, aber vor längerer Zeit mal sehr systematisch aufgearbeitet. Und da hatte ich immer den Eindruck, dass erstens dort komischerweise also diese Universalisierung des physikalischen als naturwissenschaftlichen Paradigmas für alle anderen Wissenschaften, denen nie in Sinn gekommen wäre, sondern sie immer mit der Differenz, einer gegenständlichen Differenz der anderen Wissenschaften rechnen. Und dass zweitens sie auch gerade, was jetzt die Erkenntnisbeziehung, also der Erkenntnissubjekte zu ihren Gegenständen angeht, darüber immer ganz viel reflektiert haben. Und also sozusagen, was ja bei uns eher, also ich meine, das wird ja auch getan, aber also es ist bei uns im Grunde genommen geregelt. Also wenn, also Verfahren sozusagen einer, wie bei Gröben und so, also mit der, wie heißt es, kommunikativen Validierung oder also sozusagen also wir nennen es intersubjektive Verständigungsbeziehung, also Methodologien, die darauf basieren, dass man mit in der empirischen Forschung sozusagen nicht Menschen beforscht, sondern sozusagen mit Menschen über deren jeweilige Lebenslage sich in einen zunächst mal dialogischen Prozess begibt, wo man versuchen will, eben Bedingungen dieser Lebenslage und mögliche nahegelegte Effekte oder nahegelegte Verhaltensweisen sozusagen daraus verständlich werden zu lassen. Das ist ja, da gibt es ja etliche Ansätze, aber sie sind nicht Mainstream, das muss man tatsächlich so sagen. Und die Diskussion darüber wird im Mainstream selber nicht geführt, sondern es wird suggeriert, es sei eigentlich, also vielleicht interessante, heuristisch wertvolle Strategien, aber irgendwann müsste dann doch mal wieder der objektivierende Modus der Beobachtungs-, also einer Beobachtung vom Standpunkt dritter Person zur Geltung kommen. Übrigens auch Gröben selber, also ihr kennt dieses Programm da, aber ich komme auf den Namen halt nicht. Wie heißt das denn? Subjektive Theorien, auch er selber nimmt er diesen Wechsel vor und sagt, irgendwann kommt es zu einer explanativen Validierung und die geht vom Standpunkt, weil die Leute können sich ja über ihr eigenes Tun auch täuschen. Aber das ist eine andere Debatte. Ja, herzlichen Dank. Und